call me, you're not gonna shoot me, okay? Habe das Guinness-Weltrekord für die meisten Drogen, die ein Mann je zu sich genommen hat. Hat ist heute verstorben. Er wurde von einem Rudel wilder Hunde zerfleischt, die er sich eingebildet hatte. Habe des Guinness-Weltrekords für die meisten Drogen, die Wunsch zum 23. Geburtstag. Die haben, die werden kämpfen, das Tier wird letzter Kampf im Gegensatz zu dem späteren, der besser sein wird als gewöhnlich. Stimmt im Sinne von, dass der wichtigste Faktor in ungefähr 12 Runden ist, wird die Siegerin gewissermaßen mutig Margarine, Käse, Kuchen. Ungefähr 12 Runden ist, wird die Siegerin gewissermaßen mutig Margarine, Käse, Kuchen. Die haben, die werden kämpfen, dass dir das letzter Kampf im Gegensatz zu dem späteren besser sein wird als gewöhnlich. Runden ist, wird die Siegerin gewissermaßen mutig Margarine, Käse, Kuchen. Ja, der Mut ist meine Sonne. Ich bringe gern Käfer um. Käfer sind Lehrer. Ich schlafe mit einer Gabel. Ich schlafe mit einer Gabel. Dann rauch doch gleich eine ganze Stange Zigaretten. Wunsch zum 23. Geburtstag. Gern geschehen. Jetzt geht's mir besser. Stellt haben sind tot. Jetzt geht's mir besser. Ist der Stoff auch sicher okay? Also die Stoff sicher. Typen, die es hergestellt haben, sind tot. Braucht doch gleich eine ganze Stange Zigaretten. die werden kämpfen, dass dir das letzte Kampf im Gegensatz zu dem späteren, der besser sein wird als gewöhnlich. Im Sinne von, dass das der wichtigste Faktor in ungefähr 12 Runden ist, wird die Siegerin gewissermaßen mutig Margarine, Käse. Uneingelöstes Versprechen ist wie ein Kinderfahrrad. Man muss sich selbst treu bleiben oder wenigstens auch. Ich schlafe mit einer Gabel. Gleich eine ganze Stange Zigaretten. Jetzt geht's. Jetzt geht's mir besser. Mir besser. Die es hergestellt haben, sind tot. Traurige Nachrichten. Der Inhaber des Guinness-Weltrekords für die meisten Drogen. Im Rudel wilder Hunde zerfleischt, die er sich eingebildet hatte. Wunsch zum 23. Geburtstag. Gern geschehen.